SWR 2 Hörspiel am Sonntag. Heute wiederholen wir das Hörspiel Allah hat 100 Namen von Günter Eich, dem Lyriker, Mitbegründer der Gruppe 47 und wohl wichtigsten deutschen Funkdramatiker der 1950er und 60er Jahre. Allah hat 100 Namen in der Regie von Ludwig Krämer wurde 1959 mit dem Karl-Tschucker-Preis ausgezeichnet. Eich hat darin sein Lieblingsmotiv aufgegriffen, das von der Suche nach dem letzten Sinn des Lebens. Die Suche Hakims nach dem 100. Namen Allahs, nach jenem Wort, das Wesen und Geheimnis der Welt entschlüsselt, wird zu einer Irrfahrt von anmutiger Paradoxie. Sie bringt durch wechselndes Milieu von Orient und Okzident reizvolle Kontraste ins Spiel und führt schließlich zu einer Lösung von hintergründiger Listigkeit. Allah hat 100 Namen. Hörspiel von Günter Eich. Musik Hans-Martin Majewski. Regie Ludwig Krämer. Vater der Weisheit. Nicht Vater der Weisheit. Ich bin Hausmeister der ägyptischen Botschaft in Damaskus. Stört mich nicht, junger Herr, ich habe die Treppe zu fegen. Weist mich nicht ab, ich komme von weit her, meine Füße sind wund. Zu Fuß? Wie unsinnig, es gibt Schiffe, Autos, Flugzeuge. Der Prophet sagte zu mir, geh, er sagte nicht, fahre. Mohammed starb im 10. Jahr unserer Zeitrechnung. Er erschien mir und sagte... Er erschien euch? Das ist etwas anderes. Setzt euch hier neben mich auf die Stufen. Er sagte, mache dich auf und gehe nach Damaskus zu Hakim, dem Ägypter. Er wird dir sagen, wie er den 100. Namen Allahs erfuhr. Ist euch der Prophet oft erschienen? Dieses eine Mal. Woher wusstet ihr, dass er es war? Ich weiß nicht, woher ich das wusste, aber es war darüber gar kein Zweifel. Er erschien euch leibhaftig? Nein, er erschien nicht eigentlich. Ich hörte seine Stimme. Ah, ganz wie bei mir. Wie bei euch? Früher. Seit Jahrzehnten nicht mehr. Das liegt daran, dass ihr schon alles wisst. Ich? Der 100. Name Allahs. Junger Herr, ihr irrt euch. Ich weiß ihn nicht. Aber der Prophet sagte... So irrte sich auch der Prophet. Nie. Wiederholt die Worte des Propheten. Mache dich auf und gehe nach Damaskus zu Hakim, dem Ägypter. Er wird dir sagen, wie er den 100. Namen Allahs erfuhr. Das Gehen habt ihr genau genommen. Aber der Prophet verhieß nicht, dass ich euch den 100. Namen Allahs sagen würde. Ihr wollt ihn nicht sagen? Nein, oh mein sehr junger Herr. Warum nicht? Weil ich ihn nicht weiß. Aber ich will euch erzählen, wie ich ihn erfuhr. Was ist der Unterschied, Vater der Weisheit? Hausmeister der ägyptischen Botschaft. Nicht dieser Unterschied. Es ist der gleiche. Nun hört zu. Aber die Treppe, ihr sprach vorhin von der Treppe. Wollt ihr zuhören oder mit mir die Treppe fegen? Ich höre. Also, ich war 17 Jahre alt, als ich die Stimme zum ersten Mal hörte. Ich befand mich damals im Palast des Imams von Alamut. Ich war der Jüngste in einer Abordnung von 16 Männern, die mit dem Imam über Erbstreitigkeiten verhandeln sollten. Übrigens waren die anderen 15 alle Onkel von mir. Mein Großvater hatte 123 Söhne, über die Zahl der Töchter weiß ich nichts Genaues. Ich war mitgenommen worden, damit ich einmal etwas von der Welt kennenlernte. Nun stand ich in einem Zimmer des Palastes und richtete mich für das Festmahl her. Ich war ganz allein. Da hörte ich die Stimme. Hakim, ist nichts von dem Hammel, ist nichts von dem Hammel, ist nichts von dem Hammel, Hakim. Obwohl ich eigentlich gleich wusste, dass die Stimme nirgendwo hergekommen war, schaute ich doch hinaus vor die offene Tür. Da kam ein verschleiertes Mädchen die Treppe herab. Es war genug, ihre Augen zu sehen, denn sie waren wie Sonne und Mond zusammen. Hast du mich gerufen, Schönste? Dich gerufen? Wie sollte ich? Ich kenne dich nicht. Ich bin Hakim, der Ägypter. Hakim, der Ägypter? So gehörst du zu den Fremden, die heute... Die heute was? Die heute bei uns essen. Ja. Es gibt Hammel, nicht wahr? Es gibt immer Hammel. Obwohl es doch sehr unschicklich für sie war, blieb sie noch einen Augenblick bei mir stehen und sah mich aufmerksam an. Dann drehte sie sich um und ging weiter. Bevor sie aber in einem der Zimmer verschwand, rief sie mir etwas Merkwürdiges zu. Hakim, ist nichts von dem Hammel. Das war eine ganz andere Stimme als vorhin. Aber sie sagte dasselbe. Vielleicht war doch etwas an dieser Warnung. Ich seufzte tief aus zwei Gründen. Zum ersten hatte ich mir meinen ganzen Hunger für das Festmahl aufgespart. Zum zweiten wusste ich nicht, ob meine 15 Onkel auch gewarnt waren. Ich rannte durch die Gänge in den Hof, wo die Festtafel aufgebaut war, aber ich kam zu spät. Das Mahl war schon in vollem Gange. Ich wurde ziemlich unsanft auf einen freien Platz am Ende der Tafel geschoben und bekam ein dampfendes Stück Hammelfleisch in die Hand gedrückt. Aber ich brauchte mich nicht zu entscheiden, es zu essen oder nicht zu essen, denn in diesem Augenblick fiel bereits mein erster Onkel um. Es war Onkel Ibrahim, der Führer der Abordnung. Die anderen 14 fielen in schneller Folge. Der Imam von Alamut hatte die Erbstreitigkeiten auf seine Weise gelöst. Freilich nur teilweise, denn von den 108 Onkeln, die ich noch im Rückhalt hatte, abgesehen, ich selber war übrig geblieben. Der Imam und seine Leute sahen mich gespannt an und warteten offenbar darauf, dass ich ebenfalls umfiele. Mir wurde etwas heiß und mein Hunger war völlig vergangen. Ich sah meinerseits dem Imam trotzig ins Gesicht. Meine Lage war aussichtslos. Der Imam zwinkerte erst mit dem linken, dann mit dem rechten Auge, worauf von links wie von rechts je ein riesiger Negersklave mit verträumtem Lächeln auf mich zutrat. Wenn ich auch nicht wusste, wie sie es vorhatten, was sie vorhatten, wusste ich. In diesem Augenblick hörte ich... Hakim, fall um und tu, als seist du tot. Hä? Und jetzt, Hakim, jetzt spring auf. Zwischen den Füßen der Neger hindurch. Durch die Tür und die Treppe hinauf. Jetzt rechts. Links, die Stufen hinunter, links. Wieder links. Und jetzt in diese Tür. In den Alkoven. Wickle den Vorhang um dich. Und jetzt verhalte dich still. Es war das Zimmer des Mädchens, mit dem ich vorhin gesprochen hatte. Während ich durch den Raum eilte, erblickte ich sie ohne Schleier. Sie war erschrocken, aber fasste sich schnell. Durch den Vorhang des Alkovens sah ich, wie sie sich den Schleier wieder vors Gesicht zog. Sie tat es gelassen und sehr langsam. Fatime. Ich heiße nicht Fatime. Du siehst aus, als hießest du so. Es ist ein Name, den ich besonders liebe. So nenne mich also Fatime. Ich wollte dir danken, Fatime. Wofür? Iss nichts von dem Hammel. Das bedeutet nichts. Ich sagte es so vor mich hin. Dass ich noch lebe, verdanke ich dir. Danke mir nicht zu früh. Ich nehme an, dass mein Vater dich sucht. Ich werde ihm sagen, wo du verborgen bist. Er ist dein Vater? Der Imam von Alamut. Man wird ihn zukünftig den Gastfreundlichen nennen. Still! Warum soll ich mich nicht selbst verraten, wenn du mich doch verraten willst? Los, Herr Bursche! Hey, hey, hey! Was gibt es, Vater? Hast du ihn nicht gehört? Hast du ihn nicht gesehen? Wen? Das Milchgesicht. Wen? Der den Hammel aß und nicht tot war. Wen? Den Ägypter, den Hundesohn, den Erbschreicher, den... Wen? Du hast ihn also nicht gesehen? Wen? Nicht gehört? Wen? Ach, wie bin ich doch mit meiner Nachkommenschaft geschlagen. Du bist blind, du bist taub. Kurzum, du bist ein Weib. Allah hat es so gewollt. Ach was, Allah, Allah, Allah soll... Was meintest du, was Allah soll? Schon weg. Sei still, Milchgesicht. Sei still, Blinde. Erbschleicher. Taube. 3 Tage blieb ich in Fatimes Zimmer verborgen. Obgleich wir die meiste Zeit mit Zärtlichkeiten hinbrachten, hatte ich doch Muße genug, über die Stimme nachzudenken, die mich so wunderbar errettet hatte. Ist es verwunderlich, dass ich ihr völlig vertraute? Eigentlich wartete ich sogar darauf, dass sie mir sagen würde, wann und wie ich aus dem Palast des Imams entweichen könnte. Aber seitdem ich Fatimes Zimmer betreten hatte, war die Stimme verstummt. Vermutlich nahm sie an, ich könnte mir jetzt ganz gut selber weiterhelfen. Am 4. Tag lag ich im Alkoven hinter Fatimes Bett und schaute zur Decke empor, wo eben eine Spinne dabei war, ein Netz zu bauen. Ein schönes, großes Netz. Sozusagen ein Netz für die Ewigkeit. Was? Also, ja. Höre, Fatime. Mein Geliebter. Ich muss fort, Fatime. Warum musst du fort? Ich kann nicht für immer hier. Nicht für immer, aber für einige Zeit. Bin schon den 4. Tag hier. Erst den 4. Tag. Ich fürchte für dich. Wirklich? Nein, missversteh mich nicht. Was ist denn, weinst du? Ja. Ach, Fatime. Tag und Nacht sind Wächter vorm Tor. Du kannst nicht fort. Ja, ich weiß, Wächter. 5 riesige Neger. Ja, sie schlafen nie. Nie zugleich. Und es gibt keinen anderen Ausgang. Nein. Und übers Jahr werden die 5 riesigen Neger immer noch vor der Tür stehen. Ja. Und es wird immer noch keinen anderen Ausgang geben. Nein. Dann gehe ich heute. Dann rufe ich sogleich meinen Vater, den Imam von Alamut, damit du dich von ihm verabschieden kannst. Oh Gott, Fatime. Hakim. Oh, der Prophet. Nimm sie mit und mach sie zu deinem Weibe. Was sagst du? Nimm sie mit und mach sie zu deinem Weibe. Nimm sie mit und mach sie zu deinem Weibe. Ja, sehr gut, das ist eine ganz gute Idee. Das, Fatime, und wenn du mit mir kämst? Ja. Und ich dich zu meinem Weibe machte? Ja. Gäbe es dann keine 5 riesigen Neger mehr vor dem Tor? Nein. Und es gäbe dann doch einen anderen Ausgang? Ja. So ging Fatime mit mir und wurde mein Weib. Indessen entzweite ich mich wegen dieser Heirat mit meiner Familie. Von meinen 108 überlebenden Onkeln sowie von etwa der Hälfte meiner unzähligen Tanten wurde sogar der Verdacht geäußert, ich sei der Urheber jenes 15-fachen Mordes. Ich hätte dem Imam von Alamut dazu geraten und mir zur Belohnung seine schöne Lieblingstochter zum Weibe geben lassen. Meinen etwa 500 bis 600 Vettern und Basen muss ich nachrühmen, dass sie bei diesem Familienzank fast alle zu mir hielten. Aber was half das? Es blieb mir nichts weiter übrig, als mich mit Fatime aus dem Bereich meiner Familie zu entfernen. Da wir natürlich auch nicht nach Alamut zu meinem Schwiegervater gehen konnten und da zu allem Unglück die Stimme, die mir sonst so vortrefflich geraten hatte, beharrlich schwieg, beschloss ich eine Pilgerreise nach Mekka, was in solchen Fällen der beste Ausweg ist. Wir umwandelten den schwarzen Stein und bedeckten ihn mit Küssen und baten Allah in vielen Gebeten, uns zu erleuchten. Nachts aber, in der Herberge, sprach mein Weib so zu mir. Lass uns nach Damaskus gehen und mit Fischen handeln. Wohin gehen? Womit handeln? Nach Damaskus, mit Fischen. Es bedurfte eines besonderen Scharfsinns, um darauf zu verfallen. Man weiß von Damaskus und weiß von Fischen. Man braucht nur beides zusammenzubringen. So kommen große Gedanken zustande. Kennst du Damaskus? Hast du mit Fischen gehandelt? Ich habe welche gegessen. So sind alle Voraussetzungen erfüllt. Oh, Fatime, mein Weib. Oh, Hakim, mein Mann. Nach Damaskus mit Fischen. Wenn du ahntest, wie weit Damaskus vom Meer und von den Fischen entfernt ist. Eben deshalb. Wie? Eben deshalb. Am Meer mit Fischen zu handeln, bringt wenig ein. Wie gut, dass Damaskus weit vom Meer ist. Willst du mit verfaulten Fischen handeln? So weit ist es. Noch weiter. Nicht einmal verfaulter Fisch kommt nach Damaskus. Die Gräten allenfalls. Das Übrige haben die Geier und Schakale inzwischen längst verdaut. Ja, aber vielleicht könnte man mit Flussfischen... Ja, aus den gewaltigen Strömen rings um Damaskus. Oh, Fatime, Fatime. Ich meinte, ich hätte ein kluges und verständiges Weib, aber ich muss beinahe annehmen, dass dein Vater recht hatte. Du bist blind, du bist taub. Ach, der Gedanke kam mir so gut vor. Kurzum, ein Weib. Ja. Siehst du ein, dass du Torheiten schwätztest? Hakim. Hm? Dein Weib hat Recht und du hast Unrecht. Entschuldige. Geh nach Damaskus und handle mit Fischen. Ich kann ja nicht in Damaskus mit Fischen. Hakim, geh nach Damaskus und handle mit Fischen. Bitte, bitte. Ja. Ich sehe ein, dass es eine Torheit ist. Fatime, lass uns nach Damaskus gehen und mit Fischen handeln. Ich sehe es ein. Hör, was ich dir sage, Fatime. Lass uns nach Damaskus gehen und mit Fischen handeln. Wie? Soll ich es zum dritten Mal sagen? Bitte. Lass uns nach Damaskus gehen und mit Fischen handeln. Ja, aber die Geier, die Schakale, die Entfernung vom Meer. Ich wartete etwas ungeduldig, was die Stimme auf die Einwände meines Weibes sagen würde, die zugleich meine Einwände waren. Aber die Stimme sagte gar nichts. Und da kein Mann auf der Welt verpflichtet ist, vor seinem Weibe seine Entschlüsse zu begründen, begnügte ich mich mit einer weit ausholenden Handbewegung und bemerkte gelassen dazu: Der Prophet wird uns helfen. Der Prophet? Fragte Fatime und sah mich merkwürdig an. Damals deutete ich ihren Blick so, als wollte sie damit ausdrücken, ich hätte den Verstand verloren. Wahrscheinlich schaute ich sie ebenfalls recht abwesend an. Denn im gleichen Augenblick war mir ein überwältigender Gedanke gekommen. Der Prophet würde uns helfen. Das hatte ich so hingesagt, aber er würde uns wirklich helfen. Denn er war ja die Stimme. Er war die Stimme, kein anderer. Mohammed, der Prophet. Und er sprach zu mir. Von allen Gläubigen hatte er mich ausgewählt. Er hatte etwas Großes mit mir vor. Daran war gar kein Zweifel. Fischhändler in Damaskus war zwar kein erhabenes Ziel, aber ich dachte daran, dass Mohammed selbst bis zu seinem 40. Lebensjahr Kaufmann in Mekka gewesen war. Ich aber war erst 18 Jahre alt. Das alles schoss mir durch den Kopf, viel weniger geordnet, aber auch viel schneller, als ich es hier erzähle. In angenehmer Träumerei wiederholte ich nur: Der Prophet wird uns helfen. Wir kennen keinen Menschen in Damaskus. Der Prophet wird uns helfen. Das Geld, Hakim. Der Prophet wird uns helfen. Ich habe gemeint, ich hätte einen klugen und verständigen Mann. Der Prophet wird uns helfen. Und er half uns. Hakim, geh zu Okba, dem Geschäftsführer der Mekka Transport Company, hinter der Kaaba links. Er wird dir 5 Kamele leihen, wenn du ihm dein Weib als Pfand lässt. Hakim, verkaufe die 5 Kamele in der Karawanserei zur grünen Fahne an den Räuber Ormuzd. Verlange 1.000 Pfund dafür, er wird sie dir geben, weil er die Absicht hat, sie dir morgen wieder zu stehlen. Hakim, geh aufs Gericht und verlange die 5 Kamele. Sage Ormuz, der eben gehängt wird, habe sie dir gestohlen. Hakim, nimm nun die 5 Kamele und tausche sie bei der Mekka Transport Company gegen dein Weib um. Hakim, reise jetzt mit deinem Weib und 1.000 Pfund nach Damaskus. Hakim, miete für 1 Pfund monatlich den Laden des Pastetenbäckers Ismail. Hakim, bestelle bei der Firma Minhos Efilo in Setobal in Portugal 3.000 Büchsen Ölsardinen und bei der Firma Mönkenpool in Cuxhaven in Deutschland 100 Büchsen Brathering. Es sind die einzigen Firmen, die Bezahlung erst nach Lieferung verlangen. Hakim, setze dein Weib in den Laden und schlage auf den Einkaufspreis 500% auf. Hakim, geh durch die Straßen und rufe Billion Fisch aus, zu haben im Laden des Pastetenbäckers Ismail. Hakim, bestelle neue Konserven. Hakim, kauf ein Lastauto. Hakim, hol jetzt frische Fische aus Beirut. Hakim, bau ein Kühlhaus. Hakim, Hakim, Hakim, Hakim. Überlass den Fischhandel deinem Weibe. Überlass jetzt den Fischhandel deinem Weibe. Fatime erwarb nach und nach 12 Lastwagen, errichtete Filialen in Beirut und Aleppo, und ich sah die Zeit herankommen, wo wir den ganzen Vorderen Orient mit Fisch versorgten. Inzwischen lag ich in dem schönen Haus, das wir uns inmitten von blühenden Gärten erbaut hatten, auf seidenen Kissen, rauchte die Wasserpfeife und wartete auf weitere Anweisungen des Propheten. Er hatte mir den Müßiggang befohlen. Und das ist eine der anstrengendsten Tätigkeiten auf der Welt. Ich kam auf merkwürdige Gedanken, auf seltsame Entdeckungen. Faul bist du. Faul, faul, faul. Mein fauler Mann. Allah hat die Frauen geschaffen, damit sie für den Mann arbeiten. Du weißt auch noch andere Dinge, wofür er uns geschaffen hat. Ich weiß keine. Manchmal weißt du sie. Ich will sie nicht wissen. Und dich? Wozu hat Allah dich gemacht? Ich denke. Oh, worüber? Dass du ein törichtes Weib bist. Dann hilf mir denken. Ja, ich bemerke es immer öfter. Du bist töricht. Eine englische Flugzeugfirma hat geschrieben. Sie werden einen Vertreter schicken. Wie konnte ich das früher übersehen? Ein merkwürdiges Wesen, zugleich dumm und gescheit. Oder vielmehr abwechselnd. Manchmal dumm, manchmal gescheit. Jetzt hast du es bemerkt. Früher fiel mir die Gescheitheit auf. Jetzt die Dummheit. Ein Transportflugzeug, 5 Tonnen Last. Man sollte vielleicht doch mit der Zeit gehen. Man könnte dann immer den Fang vom Tage. Ganz frische Ware. Fatime, was? Dass ich nichts kann, dass ich nichts weiß. Mann, ich muss dich verteidigen. Dass ich töricht bin. Ich habe es gesagt, um dich zu ärgern. Und ich wollte dich ärgern, weil ich mich über mich selbst ärgere. Ach, Hakim, dass du das nicht früher bemerkt hast. Das einzig Törichte an dir ist, dass du darauf bestehst, töricht zu sein. Alles, was ich in meinem Leben Kluges getan und gesagt habe, war nicht von mir. Nicht von dir. Der Prophet hat mir gesagt, was ich tun und was ich sagen soll. Der Prophet? Als ich dich zum ersten Mal sah, sprach er zum ersten Mal zu mir. Sag ihm, dass er nicht von dem Hammel essen soll. Ach. Tut einen Schleier ab, damit Hakim dich sieht. Ach. Beeile dich nicht, deinen Schleier vors Gesicht zu ziehen. Sag ihm, dass ihr nach Damaskus gehen und mit Fischen handeln sollt. Und ich hielt mich für auserwählt. Und eben sprach er zu mir, Fatime, sag ihm, dass du meine Stimme hörst. Mir befahl er es nicht. Mir schweigt er. Immer, immer. Das alles wäre aber kein Grund zu weinen. Das meine ich. Aber ich sollte nichts anderes tun als weinen. Fatime, Fatime. Er sagte, verbirg ihn. Hätte ich dich aber verborgen, wenn er es nicht gesagt hätte? Du hättest es gewiss. Er sagte auch, sei zärtlich zu ihm und ich war zärtlich zu dir. Wäre ich aber zärtlich gewesen. Wenn er es nicht gesagt hätte. Liebe ich dich, Hakim? Oder hat der Prophet befohlen, dass ich dich lieben solle? Das ist doch kein Unterschied. Mich quält es, dass es ein Unterschied sein könnte. Deine Augen sind klar, deine Haut ist glatt. Ach, wäre meine Haut welk und mein Herz fröhlich. Und du bestellst Thunfisch aus Beirut und Sardinen aus Portugal. Ach, Fatime, wie merkwürdig ist die Welt. Lass uns nur noch über das englische Flugzeug reden. 5 Tonnen, sagst du? Bei dem Gedanken an die Ausbreitung unseres Fischhandels überfiel mich immer tiefere Schwermut. Ich versenkte mich in den Koran und in die Schriften unseres Glaubens. Ich will nicht sagen, dass ich ein weiser und heiliger Mann geworden wäre. Ich muss sogar zugeben, dass ich über dem Koran und den heiligen Schriften ein Laster entdeckte, dem ich ganz verfiel. Das Laster des Lesens. Ich las über Astronomie und über die Übungen der Fakire, die Schriften des Averroes und die Sprüche des Zeltmachers Omar, vertiefte mich in die Lehren des Al-Farabi und lernte Persisch und Französisch. Der Prophet schwieg indessen. Er schien sich in dieser Zeit ausschließlich mit Handelsgeschäften zu befassen, wie ich aus den Bilanzen unseres Unternehmens schließen konnte. Der Tag, an dem Fatime den 50. Lastwagen und das 8. Flugzeug kaufte, war der gleiche, an dem ich begriff, wohin ich mein Sinnen und Trachten zu lenken hatte. Auf den 100. Namen Allahs. In ihm liegt das Geheimnis der Welt verborgen. Aber so viel ich auch las, nirgends stand er geschrieben. Wir mussten wegen der Bücher unser Haus unablässig vergrößern. Ich stellte 3 Sekretäre an, die aus fremden Sprachen für mich lasen. Ich kam in Briefverkehr mit allen gelehrten Gesellschaften und allen Bibliotheken der Welt. Inzwischen schwieg der Prophet unablässig. Was ist denn das für ein Lärm da draußen? 3 Lastwagen, die in den Hof fahren. Lagern wir jetzt die Fische auch im Wohnhaus ein? Die Kühlhäuser reichen aus. Nein, eine Überraschung für dich. Ich hatte ein Flugzeug nach Deutschland geschickt. Cuxhaven? Ach, keine Fische. Bücher. Alle deutschen Philosophen. 3 Lastwagen? Mhm. Nur Gesamtausgaben. Ich dachte, weil du doch jetzt den Sekretär hast, der Deutsch versteht. Du bist ein aufmerksames, ein liebes Weib. Lass dich umarmen. Hakim. Hä? Lass die Bücher. Was hast du, Hakim? Hakim, lass die Bücher ungelesen. Wohin schaust du? Seit 5 Jahren zum ersten Mal. Hakim? Ja. Fahre nach Paris. Hä? In die Rue Geoffroy 17. Ja, aber... Zu dem Schuhmachermeister Albert Dupont. Albert Dupont? Er weiß den 100. Namen Alas. Ja. Hakim, fahre nach Paris. Rue Geoffroy 17. Schuhmachermeister Albert Dupont. Was redest du? Ich reise, Fatima, lass die Koffer packen. Anzüge von europäischem Schnitt, weiße Hemden, bunte Hemden, Manschettenknöpfe, warme Strümpfe, es ist ein eisiges Land und ein Scheck für den Crédit Lyonnais. Ja, wenn du vielleicht bei dieser Gelegenheit nach Boulogne fahren könntest. Wir haben dort mit Keine der Firma... Keine Fische, Fatima. Rue Geoffroy 17, Schuhmachermeister Albert Dupont. Herr Dupont? Das bin ich. Ich weiß nicht, ob Sie mich erwarten. Ist es eine Reparatur? Wie war der Name? Nein, keine Reparatur. Ich hatte gedacht, ich sei angemeldet. Maßschuhe, nicht wahr? Ich schaue gleich in meinem Buch nach. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Danke, danke. Ich weiß nicht, ob Sie mich in dem Buch finden. Ich bin zum ersten Mal hier. So nehmen wir gleich Maß. Na, nicht doch. Tragen Sie immer Sandalen? Meistens. Nicht gesund. Es befördert das Rheuma und der Fuß hat nicht genug Halt. Ja. Ich nehme rechts und links Maß. Ja, ja. Die Füße sind nicht immer gleich. Gewiss, aber die Füße sind nicht eigentlich. Finden Sie auch, dass Füße etwas recht Merkwürdiges sind? Ist mir bisher nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber dass es Hohlfüße gibt und schon die Zehen an sich. Ja, ja. Mit Falten und Nägeln und Adern. 4,8. Und gerade 5 an jeder Seite. Ich habe gehört, dass es Leute mit 6 Zehen gibt. Ich habe es auch gehört. Aber vorgekommen ist es mir bisher noch nicht. Das war der rechte Fuß. Sind Sie Christ? Aber gewiss doch. Wie meinen Sie das? Ich hatte geglaubt. Ich bin katholisch getauft und meine Ehe ist kirchlich geschlossen. Sie sind wirklich der Schuhmachermeister Albert Dupont? Rue Geoffroy 17? Dupont, Geoffroy und 17. Ich hatte geglaubt, Sie wären Mohammedaner. Sie sind der Erste, der das von mir geglaubt hat. Es ist unverständlich, dass mich der Prophet zu einem Ungläubigen schickt. Wer ist Ihr Prophet? Gehören Sie einer Sekte an? Ach, ich verstehe. Ich habe es hier in dem Halbdunkel gar nicht bemerkt. Der Herr ist offenbar nicht aus Paris. Erkennen Sie mich endlich. Sie können ganz offen zu mir sprechen. Ich bin Hakim, der Ägypter, aus Damaskus. Sie bringen mich in Verlegenheit, mein Herr. Fürchten Sie nichts. Nicht wahr? Ich bin angemeldet. Das mag schon sein. Ich kann mich nicht an alles erinnern. Offen gesagt, interessieren mich auch Köpfe nicht so sehr. Was die Füße betrifft, verstehen Sie, ich bin ein ausgesprochener Anhänger der Füße. Ich komme wegen des 100. Namens, Herr Dupont, wegen des 100. Namens. Dürfte ich jetzt den linken? Bitte. Oh, Ihr Knöchel ist ungewöhnlich. Wieso? Na, er steht weiter vorn, als ich vermutete. Vermutungen über meinen Knöchel. Auch über Ihre Zehenabstände. Über die Nagelform. Hören Sie auf. Ich hatte gerade bei Ihnen einiges Verständnis erwartet. Bei mir? Warum gerade bei mir? Wegen des ungewöhnlichen Vorfalls des Knöchels. Herr Dupont, halten Sie mich nicht hin. Wie heißt der? Wie heißt der 100. Name Alas? Ich weiß nicht, wie ich zu der Ehre komme. Weil mich der Prophet zu Ihnen geschickt hat. Es muss einen Grund haben. Gewiss. Sonst hätte Sie Ihr Prophet nicht gerade zu mir... Ich muss jetzt den linken notieren. Ich möchte auch eine Zeichnung Ihres Knöchels. Ja, denken Sie doch nach. Ich meine, ich gebe zu, dass ich für alles etwas vergesslich bin, was nicht mit Füßen zusammenhängt. Ja, bestimmt ist es so. Versuchen Sie, sich zu erinnern. Ich kenne Ihren Glauben zu wenig. Ich hatte immer gemeint, Allah hieß Allah. Allah ist Allah und hat 100 Namen. 99 davon sind bekannt. Aha. Zum Beispiel? Der Einzige, der Ewige, der Erste. Ich weiß. Ja? Der Letzte. Ach. Name 4 in der Liste des sieben Madja. Ach so. Eine Festung muss im ersten Ansturm genommen werden. Belagerungen sind Niederlagen. Kehren wir zu den Füßen zurück. Nein. Ich werde Ihnen im linken Schuh eine Stütze eigener Erfindung. Ich bitte Sie. Zwecklos, im rechten brauchen Sie nichts Besonderes. Versuchen Sie weiter. Ich ziehe die Schäfte etwas hoch. Es wird die Mitte zwischen einem Halbschuh und einem Stiefel. Meinetwegen. Wünschen Sie braun oder schwarz? Oder vielleicht eine Modefarbe? Ich will überhaupt keine Schuhe, zum Teufel. Das muss ein Missverständnis sein. Hakim, hä? Sage grün. Grün? Und du holst sie in 8 Tagen ab. Grün! Grün! Grün ist die richtige Farbe. Und ich hole die Schuhe in 8 Tagen ab. Grün ist die Farbe für Sie, dass ich nicht gleich darauf gekommen bin. Sie sind etwas Besonderes, mein Herr. Sozusagen das Grün in Person. Dann haben Sie 8 Tage Zeit nachzudenken. Grün! Grün! Er bringt mich zur Verzweiflung. Auf Wiedersehen und die Schäfte hochgezogen, nicht wahr? Das war Monsieur Dupont in Paris, Rue Geoffroy 17. Schuhmachermeister und offenbar ein Irrtum des Propheten. Was sollte ich mit grünen Schuhen? Und war der Termin wirklich verlässlich? Bei uns in Damaskus kann der Ausdruck 8 Tage, 8 Wochen bedeuten, auch 8 Monate und nicht selten 8 Jahre. Möglicherweise hatte der Prophet gemeint, ich würde in 8 Tagen Allahs 100. Namen von Herrn Dupont erfahren. Was tat ich nur die ganze Zeit in Paris? Es ist mir schon rätselhaft, was die Bewohner von Paris in Paris tun. Für jemanden, der Kairo, Mekka und Damaskus kennt, liegt diese Stadt doch ziemlich am Rande. An der Grenze des Erträglichen sozusagen. Aber schon jenseits. Ich konnte doch gut nach Damaskus und zu Fatime fliegen. Und in 8 Tagen wieder zurück sein. Wobei man sich außerdem noch der Damaszener Auslegung des Begriffes 8 Tage bedienen mochte. Aber leider unterbrach der Prophet diese freundlichen Träume und stieß mich unbarmherzig in die frostige Wirklichkeit von Paris zurück. Hakim. Ah, bitte. Geh in das Restaurant au Poisson Rouge in der Rue de la Harpe und frage nach der Köchin Janine. Köchin? Sie weiß den 100. Namen Allahs. Ja. Hakim. Nun geh schon in das Restaurant au Poisson Rouge in der Rue de la Harpe und frage nach der Köchin Janine. Rue de la Harpe, Restaurant au Poisson Rouge. Guten Tag, mein Herr. Guten Tag. Ganz leer? Falls Sie zu essen wünschen. Eigentlich muss ich unbedingt essen. Die Küche hat jetzt Pause, erst wieder um 6. Sie könnten aber Choucroute Alsacienne, Herr. Vielleicht an diesem Tisch? Die Küche hat Pause, das trifft sich. Da gibt es die verschiedensten Standpunkte. In der Deputiertenkammer sagte man neulich, man brachte einen Antrag ein, verstehen Sie, die Radikalsozialisten. Nun, also meine Freunde sind das nicht, aber immerhin... Ja, ja, dann könnte ich vielleicht die Köchin Janine sprechen. Wie? Die Köchin Janine. Die... Warum schauen Sie mich so merkwürdig an? Eine Köchin Janine gibt es hier nicht. Doch. Tja, wenn Sie es besser wissen... Ich weiß es besser. Wenn Sie nichts verzehren wollen, ist es am vernünftigsten, Sie gehen wieder. Ich bleibe. Patron! Patron! Was? Jemand möchte die Köchin Janine sprechen. Wer ist der jemand? Ein jüngerer Herr, dunkelbraun. So? Ja. Auch ein Neger? Ich bin Ägypter. Was heißt auch? Der Name? Sind Sie verwandt mit Janine? Verwandt? Ist Janine eine Araberin? Ist Janine eine Araberin? Eine Kreolin. Dann ist sie nicht mit mir verwandt. Aber braun ist sie auch. Noch dunkler. Vielleicht entfernt verwandt? Nein. Umso schlimmer, wenn Sie nicht mit ihr verwandt sind. Sehr richtig. Es gibt hier keine Janine. So ist es. Noch einen Wunsch, mein Herr? Ich möchte die Köchin Janine sprechen. Ein hartnäckiger. Neulich bei der Abstimmung über die landwirtschaftlichen Kredite. Man kann über die Einfuhrzölle denken, wie man will. Was machen wir mit dem Kerl? Ein Augenblick. Mama! Was gibt's? Ein Schwarzer möchte die Köchin Janine sprechen. Die Köchin Janine? Ja. Ein Schwarzer? Das ist verdächtig. Das finden wir auch. Vielleicht ist es auch nicht verdächtig. Moment. Moment. Wie ist es denn bei Ihnen? Was meinen Sie? Na, mit der Politik. Bei uns ist das Furchtbare, dass sich niemand für Politik interessiert. Und so bleibt die Karre ewig im Dreck. Ja, da mögen Sie wohl recht haben. So, nun wollen wir mal sehen. Ja, jetzt wollen wir sehen. Ja, der Vordere Orient, der ist natürlich unsere Interessen dort... Der Herr ist aus Ägypten. Damaskus, Hakim, mein Name. Und Sie wollten... Die Köchin Janine. Um was handelt es sich? Eine Frage. Oh, diese Frage kenne ich. Meine Vulkan. Wollen Sie nicht bei uns? Oder so ähnlich? Habe ich es erraten? Das verstehe ich nicht. Es handelt sich um Allah. Der ist harmlos. Der ist harmlos. Um Allah. Eine orientalische Gottheit. Wenn er nicht lügt. Janine! Janine gibt es hier nicht. Das ist überholt. Janine! Zu dumm. Immer wenn ich den Namen Janine höre, sage ich automatisch, gibt es nicht. Janine! Janine. Ich komme. Besuch, Janine. Aus Ägypten. Ein Verwandter. Ein Verwandter? Ah ja. Ein Neffe von mir. Ein Neffe? Guten Tag, Hugo. Er heißt Hakim. No, das ist die ausländische Form von Hugo. Lasst mich mit ihm allein. Dass ihr es wisst, die Eingangstür ist abgesperrt. Ja. Setz dich, Hugo. Hakim. Nun, wie steht's? Was? Na was? Verwechseln Sie mich vielleicht? Mit wem denn? Ich kenne dich ja überhaupt nicht. Mit Hugo? Ah, oh, sag ich doch nur, damit diese Narren keinen Verdacht schöpfen. Nun sprich schon. Es handelt sich... Worum es sich handelt, wissen wir ja. Ach, Sie erwarten mich also? Natürlich. Dann sagen Sie es. Was, ich? Sprich du, du kleiner Narr. Mich schickt der Prophet. Prophet? Prophet? Mohammed. Ah, ein neuer Interessent. Wo ist das Lokal? Lokal? Ich glaube, ich gehe. Na warum? Wir fangen ja eben erst an zu sprechen. Ein orientalisches Restaurant, nicht wahr? Ach, Sie reden von einem Restaurant. Oder ein Hotel? Unsinn. Nun, man wird doch fragen dürfen. Ich rede vom Propheten Mohammed. Was bietet er? Bieten? Na, will er mich als Köchin oder will er nicht? Ach, Köchin. Psst. Die da hinten dürfen es nicht wissen. Sie versuchen mit aller Gewalt, mich hier zu halten. Natürlich. Wenn Sie mich verlieren, ist es aus mit dem Poisson Rouge. Die weltbekannte Küche, Monsieur, das bin ich. Ja, das glaube ich. Hast du je hier gegessen? Nie. Dann weißt du nicht, was Essen ist. In gewisser Hinsicht habe ich einen furchtbaren Fehler begangen. Ich habe meine eigene Konkurrenz großgezogen. Lehrlinge? Söhne. 11 Söhne. 11. Und wie viele Töchter? Nur 4. No, 11 und 4? Sind 15. Und alle kochen. Meine Schule. Es gibt eine Knoblauchsuppe, die nach mir benannt ist. À la maîtresse Janine. 15, ein schönes Familienleben. Gewesen. Alle sind in Stellung. Der älteste ist Schiffskoch. Eglantine beaufsichtigt die Speisewagen im belgischen Kongo. Ja, und von den übrigen 13 reden wir das nächste Mal. Wie? Den Namen Janine, Allahs Namen, den 100. Sie wissen ihn. Ein Losungswort? Möglicherweise eine Art Losungswort, aber nicht die üblichen 99, Janine. Damit lasse ich mich nicht abspeisen. Bei mir wird niemand abgespeist. Meine Ehre als Köchin. Den 100. Namen Allahs. Hugo, sage deinem Auftraggeber Mohammed, nicht wahr? Sag ihm, dass es etwas schwierig ist, mit dir zu verhandeln. Den 100. Namen Allahs. Oh, diese Gedankensprünge. Und das bei meiner Statur. Den 100. Namen Allahs. Wenn es dich beruhigen würde, könnte ich ein Gericht so benennen. Ich habe schon seit längerer Zeit ein Muschelragout im Kopf. Verstehst du? Das alles sind Kompositionen. Ich nenne es Kompositionen. Man ist schließlich auch ein Künstler. Sie enttäuschen mich, Janine. Oh. Janine! Die Abendküche, ich weiß. Wir sind gar nicht zum Thema gekommen. Nein. Ist ein Wirrkopf. Daran liegt es. Trotzdem, mir gefällst du ganz gut. Ja, sie gefallen mir auch gut, aber... Bevor wir weiter verhandeln, musst du erst einmal hier essen. Nicht heute. Ich koche etwas Besonderes für dich. Das ist nicht nötig. Freilich ist es nötig, du Narr. Und an einem Tag, wo wir ungestört reden können. Nächsten Donnerstag, ja? Nächsten Donnerstag. Ja, und du bist von mir eingeladen. Danke. Hast du eine Freundin? Nein. Vielleicht hast du bis Donnerstag eine. Dann bring sie mit. Die Hoffnung, meinen Aufenthalt in Paris durch einige Tage in Damaskus zu verschönern, verwandelte sich nach diesem zweiten Fehlschlag in die verzweifelte Überlegung, ob es nicht besser sei, Paris überhaupt zu verlassen. Dieser Gedanke war letzten Endes theologischer Art. Konnte Mohammed sich irren? Weder Dupont noch Janine hatten vom 100. Namen Allahs auch nur die geringste Ahnung gehabt. Sie kannten nicht einmal die 99 anderen. Wozu sollte ich in Paris auf ein paar grüne Schuhe warten oder auf ein Abendbrot, das möglicherweise sogar Speisen enthielt, die mir verboten waren? Ich begann Kursbücher und Flugzeiten zu studieren und verbrachte viele Stunden auf verschiedenen Reisebüros. Eine gewisse Unentschlossenheit in meiner Natur ließ mich nicht zu einer Entscheidung zwischen Schiff, Flugzeug und Eisenbahn kommen. Und gerade in dem Augenblick, als ich mich nach langem inneren Ringen für den Mittagsexpress nach Brindisi entschlossen hatte, griff der Prophet nochmals ein. Es lag ihm offenbar daran, den Ruf seiner Unfehlbarkeit wiederherzustellen, der in meiner Brust einigen Schaden erlitten hatte. Hakim, geh zu Mademoiselle Ninon Dufresne in der Rue du Beau-Soupir 18. Sie weiß den 100. Namen Alas. Geh zu Mademoiselle Ninon Dufresne in der Rue du Beau-Soupir 18. Also gut, Rue du Beau-Soupir 18. Guten Tag, mein Herr. Guten Tag, Madame. Bitte wohnt hier im Hause Mademoiselle Ninon Dufresne. Mademoiselle Ninon, aber gewiss. Die meisten Herren kennen nur ihren Vornamen. Sie wissen sogar, dass sie Dufresne heißt. Ein besonderer Grad von Vertrautheit. Merkwürdigerweise kann ich mich nicht erinnern, den Herrn schon gesehen zu haben. Nein. Oder kommen Sie von einer Behörde? Von keiner Behörde. Ein Kunde also? Ja, gewiss, das heißt... Das ist kein Grund zur Verlegenheit, mein Herr. Man hat nämlich vergessen, mir den Beruf von Fräulein Dufresne anzugeben. Aha. Bitte, wollen Sie nicht Platz nehmen? Kann ich vielleicht sofort Fräulein Dufresne sprechen? Nein, sofort ist es nicht möglich. Ninon schläft noch. Es ist eine anstrengende Zeit, so kurz nach dem Ersten. Es tut mir leid, dass ich ungelegen komme. Aber welch schrecklicher Irrtum, mein Herr. Wir freuen uns. Ninon wird sich besonders freuen. Wollen Sie nicht in den Salon gehen? In den Salon? Ja, da Sie gleich nach Ninon fragten, habe ich nicht gewagt, Ihnen einen anderen Vorschlag zu machen. Kennen Sie die übrigen Mädchen? Ich kenne nicht einmal Ninon. Ach, dann handelt es sich um eine Empfehlung. Ja, ja, es handelt sich um eine Empfehlung. Was Empfehlungen betrifft, so verlassen Sie sich lieber auf mich. Ich glaube, für Sie käme Geneviève fast noch mehr in Frage als Ninon. Es kommt nur Ninon in Frage. Bitte, wir haben 20 Mädchen. Ich möchte Ihnen raten, zu variieren. Handelt es sich um eine Spezialität? Ja. Sie können offen reden. Um den 100. Namen Alas. Ach, entschuldigen Sie, ich glaubte wirklich perfekt zu sein, aber das ist mir noch nicht vorgekommen. Könnten Sie etwas ins Detail gehen? Nein, eigentlich nicht. Ich weiß auch nicht mehr darüber, aber Mademoiselle Ninon Dufresne weiß mehr. Ach, da muss ich Sie fragen. Und wer hat Sie zu uns empfohlen? Mohammed. Dieses Namens kenne ich auch niemanden. Ach, die Klingel von Ninon. Sie ist jetzt frei. Sie haben Glück, mein Herr. Das ist noch nicht sicher. Warten Sie, ich bringe Sie hinauf. Es ist im ersten Stock, Zimmer 11. Hallo? Ninon? Ja? Ein Besucher für dich. Der Herr behauptet, der 100. Name Allahs sei deine Spezialität. Er soll mal hereinkommen. Hier, mein Herr. Guten Tag, Ninon. Guten Tag. Hakim. Guten Tag, Hakim. Der Name sagt Ihnen nichts. Was soll er mir sagen? Ich dachte, Sie wüssten, dass ich komme. Ich wusste es nicht, aber ich freue mich. Um alle Missverständnisse gleich aus der Welt zu schaffen. Es wird keine Missverständnisse geben. Ich kam nicht in dieses Haus, weil es ein solches Haus ist. Sondern? Wissen Sie den 100. Namen Alas? Wenn Sie es mir erklären würden. Nicht die 99 Namen, die jeder kennt, den 100. Den Namen, der alles begreift, der Himmel und Erde bewegt. Seien Sie mir nicht böse, aber ich verstehe nichts von all dem. Dann ist das auch ein Missverständnis. Es tut mir furchtbar leid. Ich verstehe den Propheten nicht. Aber nicht wahr, Sie verlangen nicht, dass ich ihn verstehe. Eigentlich doch. Und deswegen kamen Sie? Ja. Und gerade zu mir? Ja. Ich möchte Sie nicht enttäuschen. Offen gesagt, ich bin nicht besonders klug. Ach, mit Klugheit hat das auch nichts zu tun. Mein Körper ist gelehriger als mein Kopf. Ich bedauere es oft. Mancher möchte unterhalten sein. Sie glauben nicht, wie viele Probleme es auf der Welt gibt, nach denen ich gefragt werde. Da ist Ala eines von den kleinsten. Es ist das Größte. Entschuldigen Sie. Das Einzige. Und nie weiß ich eine Antwort. Wenn sich ein kluger Mensch meiner annehmen würde. Wie gesagt, ein Missverständnis. Schade. Eine falsche Adresse vielleicht. Was das Haus anbetrifft, es gibt kein besseres. Mich interessiert nicht das Haus. Sie sagten es. Ja, dann will ich wieder gehen, Mademoiselle Dufresne. Oh. Verzeihen Sie, dass ich Sie aufgehalten habe. Schade, dass Sie schon wieder gehen wollen. Hakim. Hm? Verbringe die Nacht bei ihr. Hakim. Verbringe die Nacht bei ihr. Aber Prophet, das kann... Hakim. Verbringe die Nacht bei ihr. Und das überrascht mich. Was überrascht Sie? Sie sehen ja so verstört aus. Er ist ganz elend. Ich weiß nicht, was der Prophet mit mir vorhat. Ist Ihnen nicht gut? Setzen Sie sich doch. Der Prophet befiehlt sogar, dass ich mich lege. Bestell ein Abendessen für uns beide, Nino. Als ich am nächsten Morgen alles noch einmal gründlich überdachte, erwog ich auch die Möglichkeit, die bisherigen Enttäuschungen könnten eine Art Prüfung für mich gewesen sein. Der Prophet hatte sich vielleicht absichtlich geirrt. Die Seele bedurfte vielleicht einer gründlichen Vorbereitung, um würdig oder fähig zu werden, den großen Namen aufzunehmen. Mit diesem Gedanken lag die Abfahrtszeit des Mittagsexpress in Widerstreit. Das Ergebnis war wie so häufig ein Kompromiss. Ich wollte am Vormittag noch die grünen Schuhe abholen, dann aber gleich zur Bahn gehen und auf das Abendessen im Poisson Rouge verzichten. Jedoch der Prophet fügte, ohne ein Wort zu sagen, alles wieder ganz anders. Guten Tag, Madame. Ich glaubte, ich hätte die Tür abgesperrt. Entschuldigen Sie, mein Herr, es ist keine günstige Stunde, zu der Sie kommen. Ich bitte gleichfalls um Verzeihung, ich war bestellt. Ach, Sie waren bestellt? Soll ich später wiederkommen? Um was handelt es sich? Um ein paar grüne Schuhe, Maßanfertigung, hochgezogene Schäfte. Die grünen Schuhe? Er hat die ganze Zeit davon gesprochen, Sie sind fertig. Hier. Sehr schön. All seine Gedanken waren davon gefangen. Ich hätte gern Herrn Dupont noch selber gesprochen. Zu spät. Es kam alles so überraschend, wissen Sie? Aber Ihre Schuhe waren das, was ihn bis in die letzte Minute hinein beschäftigte. Ist es nicht merkwürdig, wie sich auch dieses Wort auf sein Handwerk bezieht? Beschäftigen? Ach, alles auf der Welt hängt mit ihm zusammen. Ich verstehe nicht ganz. Madame Dupont, wenn ich richtig vermute. Ich gab ihm die grünen Schuhe und er sah sie an und sagte, Madeleine, sagte er, es ist eine Art von L'art pour l'art. Denn niemand auf der Welt außer mir selber weiß, was eine Brandsohle ist. Verstehe ich Sie recht? Ist Herr Dupont etwa gestorben? Sie wussten es nicht. Mein Gott, ich nahm an, die ganze Welt wüsste es. Dann bin ich wirklich zu spät gekommen. Heute Morgen. Ach, es war überraschend, obwohl er seit längerer Zeit leidend war. Und er hat keine Nachricht für mich hinterlassen? Eine Nachricht? Nein, nur die Schuhe. Kein Wort? Er hielt sie in der Hand, als er starb. Er murmelte noch einiges, was man nicht verstand. Gerade das wäre wichtig gewesen. Nicht wahr? Es ist wie bei Mozart, von dem ich unlängst hörte, dass er noch im letzten Augenblick komponierte und niemand weiß die Noten. Sie hätten Acht geben sollen, Frau Dupont. Nun, was Sie betrifft, so hat er alles gesagt. Er sagte, sie kosteten 1250 Francs. 1250 Francs? Ja. Soll ich sie in Papier einwickeln? Ja, lassen Sie, ich nehme sie so. Er hatte nichts anderes mehr im Kopf als diese Schuhe. Tja, das ist schade. Schade? Es ist, als wenn eine Absicht dahinter stünde. Wohinter? Welche Absicht? Ich komme ganz nah an den Namen heran und dann, im letzten Augenblick... Verdammt! Wollen Sie noch eine Schuhcreme dazu? Ja, meinetwegen. Grün oder farblos? Was grün oder farblos? Ja, was meinen Sie? Was haben Sie? Mein Portemonnaie. Nur nicht die Ruhe verlieren. Schauen Sie in allen Taschen nach. Da ist mein gesamtes Geld drin. Das ist aber auch unvorsichtig. Haben Sie es? Nein. Wann haben Sie es zuletzt gebraucht? Heute überhaupt noch nicht. Das heißt, ja. Sie haben es sicher in Ihrem Hotel liegen lassen. Ja, das ist möglich. Nun ja, jedenfalls hole ich dann die Schuhe später ab. Unsinn, nehmen Sie sie mit. Ich vertraue Ihnen. Sie kennen mich ja gar nicht. Diese Schuhe kann nur jemand bestellt haben, der Ihrer würdig ist. Danke, Frau Dupont. Ich verspreche Ihnen. Hier ist die Schuhcreme. Nehmen Sie farblos. Auch noch Schuhcreme. Ich danke Ihnen, Frau Dupont. Rue 18. Rue de Beausoupier 8. Guten Tag, mein Herr. Guten Tag, Madame. Ach, Sie sind... Ja, ich bin's. Wie gerufen? Sie machen mir Hoffnung. Ist etwas gefunden worden? Nicht die geringste Spur. Zimmer 11 darf ich hinauf. Also doch, Geneviève. Ich sagte es Ihnen ja gleich. Ninon, meine ich. Ninon? Zimmer 11 ist Geneviève. Gestern war es Ninon. Ja, ein kleiner Umzug. Ich habe jetzt Geneviève auf 11 gelegt. Ich fand die Tapete besser zu ihrem Teint. Ja, und Ninon? Welche Tapete? Welche Teint? Was? Ninon, na, ich dachte gerade Sie. Ich? Jedenfalls hatte ich Sie in Verdacht. Ich glaubte, das Verdacht haben stünde mir zu. Ja, Ninon arbeitet nicht mehr bei uns. Ich dachte, sie wäre mit Ihnen. Jedenfalls waren Sie ihr letzter Besucher. Hat sie nichts gesagt? Keine Nachricht für mich? Sie ging ohne Abschied. Eine undankbare Person. Ich bin enttäuscht. Ich habe sie für immer aus meinem Gedächtnis verbannt. Ja, wie? Sie ist einfach verschwunden? Einfach verschwunden. Ein Zettel auf dem Tisch, das war alles. Da, bitte, lesen Sie. Madame, es war sehr hübsch bei Ihnen. Tausend Dank. Ich ziehe mich ins Privatleben zurück. Ein Kuss von Ihrer Nino. Ja. Was sagen Sie dazu? Sie wird wiederkommen. Meinen Sie? Fast könnte man ausrechnen, wann. Wann? Wenn das Privatleben verbraucht ist. 128.000 Francs. Ja, ich muss nämlich gestehen, dass Nino recht anstellig war. Oh ja. Die Kunden waren immer zufrieden mit ihr. Wie man es nimmt. Wie nehmen Sie es? Mit Gelassenheit, Madame. Gelassenheit? Ich weiß nicht, ob das der richtige Standpunkt ist. Geneviève ist der Typ für Sie. Das sah ich im ersten Augenblick. Auf Wiedersehen, Madame. Na, nicht doch, mein Herr. Ach, welch barbarischer Aufbruch. Ihre Unterhaltung ist so wertvoll für mich. Warten Sie, ich rufe Geneviève sofort. Sie werden sehen. Gelassenheit ist nicht Ihr Stil. Monsieur, Monsieur. Mir war eingefallen, dass noch nicht alles verloren war. Ich hatte ja den Scheck auf den Crédit Lyonnais. Immer hatte ich ihn zusammengefaltet in meiner Geldbörse getragen. Aber oh Wunder, gerade gestern hatte ich ihn herausgenommen und in mein Exemplar des Koran gelegt. Da, wo die sechste Sura aufhört und die siebente beginnt. Ich ging ins Hotel und dann auf die Bank. Tja, der Scheck ist in Ordnung. Ich zweifle nicht daran. Ich meine damit, obwohl der Scheck in Ordnung ist, kann ich nicht auszahlen. Warum nicht? Das Konto ist gesperrt. Wieso? Von wem? Ich bedauere, Auskünfte darüber sind leider nicht möglich. Im Koran, zwischen der 13. und der 14. Sure, fand ich noch einen kleineren Geldschein. Der Glaube hilft in den schwierigsten Lagen. Ein Telegramm. Damaskus? Da muss ich erst in den Tarifen nachsehen. Wenn Sie ein Herz haben, Mademoiselle, dann sehen Sie nicht in den Tarifen nach. Ein Herz hätte ich. Wenn wir es mit den 50 Francs, die ich habe, zusammentäten. Dann reicht es leicht. Danke. Hingegen könnte ich ein Abendessen? Gern. Im Poisson Rouge, Rue de la Harpe, heute um 8? Poisson Rouge, Rue de la Harpe, heute um 8. Verwechseln Sie das bitte nicht mit dem Telegrammtext. Er heißt... Scheck nicht eingelöst, er bitte dringend telegrafische Überweisung. Danke. Einige Stunden später erhielt ich Fatimes telegrafische Antwort. Sie lautete, Überweisung nicht möglich, erwarte baldige Rückkehr. Ich steckte mir eine Zahnbürste und ein Stück Seife ein und zog Duponts grüne Schuhe an. Den Koran verstaute ich in der Brusttasche. Ich verließ das Hotel ohne Koffer und ohne nach der Rechnung zu fragen, in der festen Absicht, es nie wieder zu betreten. Alles deutete darauf hin, dass der entscheidende Augenblick nahe war, die Stunde, in der mir der 100. Name zugeflüstert würde. Nicht ohne Absicht verstärkte ich die Schwierigkeiten meiner Lage, zum Beispiel dadurch, dass ich meinen Pass im Hotelzimmer liegen ließ. Der Prophet musste gezwungen werden, sodass es schließlich keinen Ausweg mehr für ihn gab. Zu diesen meinen Maßnahmen gehörte es auch, dass ich im Poisson Rouge einen ziemlich teuren Wein zum Essen bestellte. Nicht wissend, ob ich auch zu den Getränken eingeladen war und wohlwissend, dass der Prophet den Moslems den Wein verboten hat. Den Propheten stand es ja frei, ein Wort dazu zu sagen. Ein Wort der Zustimmung oder der Missbilligung, bitte sehr. Ich wartete nur darauf, er hatte mein Ohr. Verzeihung, Janine lässt fragen, ob der Kalbsbraten gut ist. Der beste, den ich je gegessen habe. Der beste, den ich je gegessen habe. Janine lässt Ihnen zum besseren Verständnis noch Folgendes sagen. Sie vertritt in der Kochkunst die Richtung, die sich Purismus nennt. Die reine Speise, verstehen Sie? Nein, verstehe ich nicht. Aber warum erklärt es uns Janine nicht selbst? Sie kommt nicht durch. Erst wenn die Mitteltische frei sind. Wieso? Wenn man die Stühle zurückschieben kann. Ach so, also gut, wir warten, bis die Mitteltische frei sind. Ich muss Janine unbedingt noch sprechen. Sie wird mir das Wichtigste sicher selber sagen wollen. Sehr wohl, ich fahre fort. Kein Blumenkohl, der nach Lorbeer und kein Hase, der wie Kalb schmeckt. Ja. Im Allgemeinen Vermeidung von Soßen. Gewürze durch Kommentare ersetzt. Verzeihung. Ich übermittelte nur, was mir aufgetragen war. Ich ziehe mich zurück. Ja, danke, danke. Aber Janine in Ehren. Bis heute wusste ich nicht, was Essen sein kann. Ja, sie hat nicht zu viel versprochen. Ein nettes Kleidchen haben Sie da an. Ja? Mhm. Chinesische Seide? Chinesische, ja. Ah. Eine Freundin von mir hat eine billige Quelle. 13, 13. Geld steht Ihnen. Finden Sie? Ach, wenn man den ganzen Tag in der Mantelschürze hinter dem Schalter sitzt. Ja, das Schwarz stand Ihnen auch. Schwarz und Gelb sind meine Farben. Aha. Das hängt mit dem Tierkreiszeichen zusammen. So, so. Ich bin ein Wassermann. Sie, na, ja. Aha, aha. Mein Stein ist der Amethyst. So, so, so. Ja. Trink mal einen Schluck auf den Arm. Ja. Niemals war mir so wohl wie heute. Aha. Nein? Ja, wirklich? Mhm. Auch nicht, wenn Sie verliebt waren? Ich war nie verliebt. Wieso? Niemals. Bis heute. Odette, sehr liebe Odette. Obwohl ich doch viel Zeit hatte. Wenn der nächste Januar kommt, ich bin ein früher Wassermann, verstehen Sie? Ja, ja, verstehe, verstehe. Im nächsten Januar feiere ich, das heißt, ich werde nicht viel feiern, meinen 60. Geburtstag. Aha, ja, wenn Sie wirklich 60 werden, Odette, Sie sehen mindestens 20 Jahre jünger aus. Danke, Hakim. Immer noch zu alt für Sie. Ja, nein. Aber doch. Janines Kalbsbraten und der rote Wein dazu lassen mich träumen, ich wäre 40 und sehe wie 30 aus. Ist ein schöner Abend, ein schöner Abend. Ein schöner Abend. Ja, ja, sehr netter Abend. Ein Abend, der, ohne dass ich sagen könnte, wie ein Abend, der alle Geheimnisse löst. So, ja, aha, auch für Sie. Ja. Monsieur, Monsieur. Ja, was ist geschehen? Sie sind doch mit ihr verwandt. Verwandt mit Janine, wieso? Verwandt oder nicht, Sie müssen uns sagen, wohin man Janine bringt. Ich? Ein Auto am Hintereingang. Man hat sie entführt. Die Konkurrenz, Monsieur. Wohin, Hakim? Zu Janine, das Geheimnis. Die Lösung entführt. Ich muss sie finden. Janine, Janine. Aber Janine war längst fort. Verzweifelt rannte ich durch die Straßen, so erfüllt von dem Gedanken, sie zu finden, dass ich sie gar nicht suchte. Ich musste ihr, sie musste mir in die Arme laufen, anders war eine Begegnung nicht möglich. Was galten Autos, wenn sie nur in einem saß? Was Menschen, wenn es nur um Janine ging? Es verbot sich von selbst, sie auszusortieren wie eine Erbse. Doch bald wurde mir das Atmen schwer, den Kellner und Odette, die mir zuerst gefolgt waren, hatte ich verloren. Als ich verschnaufend stehen blieb und mich zu orientieren suchte, befand ich mich auf einem der großen Boulevards, nicht weit, wie mir schien, von der Rue de la Harpe und dem Poisson Rouge. Ich war wohl im Kreis herumgelaufen. Nun, der Kreis war in diesem Fall nicht besser und nicht schlechter als jede andere Figur. Die Straße war um diese Zeit voller Menschen. An einem Lichtmast gelehnt, beobachtete ich sie. Janine konnte ja vielleicht als ein üppig beladener Frachter in der Strömung dahertreiben und am gleichen Lichtmast vor Anker gehen. Diese Hoffnung war ebenso vergeblich, wie es die Hoffnungen auf Nino Dufresne und den Schuster Dupont gewesen waren. Plötzlich jedoch entdeckte ich in der Menge ein anderes Gesicht. Eine Frau ging nahe an mir vorüber. Ich weiß nicht, ob sie mich bemerkte. Sie summte etwas vor sich hin, doch das Lied galt nur sich selber. Ihr Gesicht enthielt ein Glück, das keiner Mitteilung mehr bedurfte. Kein Zweifel, Odette war jetzt 30 und sah wie 20 aus. Als sie in der Menge verschwunden war, stieß ich mich mit dem Rücken leicht von dem Lichtmast ab und setzte meine Füße in der anderen Richtung in Bewegung. Meine Reise nach Damaskus hatte in diesem Augenblick begonnen. Lange bist du fort gewesen, Hakim? 10 Tage Paris und der Fußweg zurück. 3 Monate aufs Haar. Ein Auto nahm mich von St. Pölten nach Wien mit, sonst hätte es länger gedauert. Und die Schuhe, Fatima, die Schuhe, die laufen von selbst. Grün und eine Gelenkstütze aus Duponts eigener Erfindung. Die Schäfte hochgezogen. Wenn ich mir diese Worte wiederhole, das ist wie eine Sure. Allah verzeih mir die Sünde, aber ich vermute, dass Dupont trotz seines abwegigen Glaubens auf gutem Fuß mit ihm stand. So war es der richtige Weg über Wien, Belgrad, Konstantinopel. Die Route ergab sich. Ich wusste nicht, dass du neuerdings so stark in Geografie bist. Ich meine es weniger geografisch. Oh, sollte da der Prophet? Der Prophet spricht nicht mehr zu mir. Zu mir auch nicht. Das Letzte, was er sagte, war, verbringe die Nacht bei ihr. Und das 3-mal wiederholt. Kein besonderes Schlusswort für den Propheten, finde ich. Na, vielleicht kommt noch etwas. Lieber nicht. Er hat mich in die größten Verlegenheiten gebracht, das weißt du ja. Was hat er zu dir gesagt? Er hat mir gesagt, dass er nichts mehr sagen wird. Und auch nichts Besonderes. Aber immerhin ein Abschluss. Wörtlich, Fatime, du bist jetzt arm genug, dass du dir selber helfen kannst. Der reine Hohn. Aber nein, Hakim. Ich verstehe das immer noch nicht. Wie kann man in 4 oder 5 Tagen eine solche Firma zugrunde richten? Mir selber wäre es so schnell nicht gelungen, aber mit Hilfe des Propheten... Ich sag's ja, wird immer das Falsche geraten. Und dann diese heimtückische Art, uns etwas einzublasen und uns dann in der Verlegenheit sitzen zu lassen. Eines Tages wurde eine staatsanwaltliche Überprüfung angeordnet. Überhaupt sich nie sehen zu lassen. Wenn ich ihn in die Finger bekäme, sagen würde ich es ihm jedenfalls, und zwar gehörig. Eine Stunde später war eine national-syrische Angelegenheit daraus geworden. Wir als Ausländer. Jedenfalls hieß die Formel Bereicherung an syrischem Nationalvermögen. Es fanden Demonstrationen statt. Man stürmte unser Haus. Du, deine Bücher. Was ist mit meinen Büchern? Die waren ebenfalls ein Beweis gegen uns. Anti-islamische Umtriebe, hieß es. Vielleicht die Scholastiker oder Schleiermacher. Alle Bücher wurden auf einem Scheiterhaufen verbrannt. Gelesen hat sie niemand. Das Haus? Der syrische Wirtschaftsminister wohnt darin. Die Filialen in Aleppo und Beirut? Geschlossen. Ich konnte gerade noch in die ägyptische Botschaft flüchten. Die Konten wurden gesperrt. Ja, das habe ich gemerkt. Die Flugzeuge, der Autopark. Alles dahin? Alles. Kein Schmuck, kein Bargeld? Nichts. Der Botschafter wollte mich nicht aufnehmen, aber dann war die Stelle als Putzfrau frei und ich wurde exterritorial. Ja, und ich? Was fange ich an? Na, inzwischen hat ja der Botschafter gewechselt. Ich habe mit der Frau vom Neuen gesprochen. Du wirst Hausmeister hier. Herrlich weit hat uns der Prophet gebracht. Sei froh, dass du exterritorial bist. Ja, und nicht aus dem Haus darf. Ich weiß nicht einmal, wie ich durch die Stadt gekommen bin. Ach, glücklicherweise bist du so zerlumpt, dass dich niemand erkannt hat. Was alles ein Glück sein kann. Ach, sei nicht ungerecht. Allah hat es gewollt. Du, der Botschafter ist gerade auf einem Empfang. Du könntest seine Badewanne benutzen. Sie ist nicht ganz, aber fast so schön wie unsere war. Ja, also bitte, baden Sie. Naja, und dann weißt du, das Ganze ist eine politische Angelegenheit. Man weiß nicht, was sich daraus entwickelt. Noten werden gewechselt. Unser Fall kommt vielleicht vor den Haager Gerichtshof. Seif mir den Rücken ein. Ja. Außerdem kann ich um mein Erbrecht den Alamut prozessieren. Man hat dort Ölfelder entdeckt. Ach, Fatime. Wir haben so vieles in Aussicht, mein Hake. Ein heißes Bad gegen die Schwermut. Wo habe ich das nur gelesen? Werden wir genügend heiße Bäder haben? Das hängt von den Empfängen ab. Und die Empfänge sind unzählig. Ach, Fatima. So vieles in Aussicht. Alles umsonst. Die Reise nach Paris, der Fischhandel und die Worte des Propheten. Komm, lass heißes Wasser nachlaufen. Ja. Du, dabei fällt mir ein, an dem Tag, als ich dir das Telegramm schickte. Der Unglückstag. Dupont gestorben, Ninon mit meinem Geld davon, Janine entführt. Ja, an diesem Tage sagte mir der Prophet noch etwas. Ja, geschäftlich. Das Geschäftliche hieß um 11 Uhr, berufe eine Pressekonferenz ein und erkläre, dass die syrische Auslegung des Handelsvertrages absurd sei. Oh. Und um 16 Uhr übergibt der United Press eine Liste der Bestechungsgelder mit den Namen der Empfänger. Genug, genug. Nie wieder tragt mir Fisch auf. Diese Gräten, dieser leicht salzige Geschmack. Ja, aber um 14 Uhr, während meine Nerven angespannt waren, dass ich an allen Gliedern zitterte, um 14 Uhr sagte er etwas ganz und gar Ungeschäftliches. Ich brach in Tränen aus. So gingen dir seine Worte zu Herzen? Ach nein, ich erwartete Rat und Hilfe von ihm. Stattdessen fing er an, von Botanik zu reden. Ein neues Gebiet. Eine Dattelpalme, sagte er, ist eine Dattelpalme. Oh Weisheit. Oh Wunder, ich sage sie dir ins Ohr. Wie? Ja, er sagte... Oh Wunder, ich sage sie dir ins Ohr. Kein besonderes Wunder. Er hätte ihr ein Wort ins Ohr gesagt, natürlich. Es gibt überhaupt nur Wörter und keine Dattelpalmen. Ja, und dann fuhr er fort. Oh Wunder aller Wunder, das nie Gehörte ist eine Dattelpalme. Jetzt aber gibt es nur Dattelpalmen und keine Wörter. Soll das noch Botanik sein? Eine Art Orakel, nicht wahr? Oh. Ah, es fiel mir jetzt eben ein. Warum hat er es gesagt? Und dir? Vielleicht, damit es mir jetzt eben einfällt. Fatime. Und ich es dir erzähle. Ich habe den Verdacht, Fatime, dass du recht hast. Damals dachte ich lange nach, wie die Dattelpalme unserem niedergehenden Fischhandel aufhelfen könnte. Ich fand die Verbindung nicht. An welchem Tag? als du mir das Telegramm schicktest? Ja, der Tag, als Dupont starb, als Ninon mit dem Geld davonging, als Jeanine entführt wurde. Es war ein anderer Tag. Aber du sagtest doch... Es war der Tag, als ich neben Ninon erwachte, als ich die grünen Schuhe bekam, als ich den Kalbsbraten aß. Der gleiche Tag. Der gleiche Tag und ein ganz anderer. Oh, Fatime, Fatime. Die Dusche? Ja, die Dusche. Erst warm, dann kälter. Wie sagte der Prophet zuletzt? O Wunder aller Wunder, das nie gehörte, ist eine Dattelpalme. Und von einem paar grünen Stiefeln hat er nichts gesagt. Wie sollte er? Wenn ich aber doch in Paris keine Dattelpalme gesehen habe. Wie? Meinst du etwa? Ja. Der 100. Name Alas, ein paar grüner Stiefel. Ein Kalbsbraten, eine schöne Nacht. Welche Blasphemie! Genug! Vielleicht meint der Prophet, ich würde die Blasphemie in Paris besser verstehen als die Einfalt in Damaskus. Welch ein Aufwand! Tante Brouille, um es noch deutlicher zu sagen. Ich muss zugeben, dass mich der Prophet überschätzt hat. Und du den Propheten? So ist es. Der 100. Name Allahs, ein Kalbsbraten. Wie enttäuschend. Auch mich enttäuscht das, o Vater der Weisheit. Inzwischen sind 30 Jahre vergangen, o Jüngling. Und es enttäuscht mich nicht mehr. Zum Beispiel die Schuhe. Was war Besonderes daran? Sie liefen von selbst, nicht wahr? So sehr von selbst, wie gute Schuhe eben laufen. Janines Kalbsbraten? Unvergleichlich, aber doch ein Kalbsbraten. Aber die Nacht mit Ninon? Köstlich, aber doch eine Nacht mit einem Weibe. Nirgends etwas, was über die Sache hinausgeht. Zugegeben. Oder ihr habt es nicht bemerkt. Ich will euch nicht abhalten, junger Herr, weiter nach dem Wunder zu suchen, aber sucht es nicht bei mir. Die Nacht mit Ninon ist vorbei, o Vater der Weisheit, und der Kalbsbraten gegessen. Aber die Stiefel, wenn es gestattet ist, dürfte ich die Stiefel einmal sehen? Die Stiefel habe ich weggeworfen, als sie mir nicht mehr dienten. Den 100. Namen Allahs weggeworfen? O unverbesserlicher Narr. Narr freilich, wie ich selber einer war. Als mir der Star gestochen war, sah und hörte ich den 100. Namen Allahs 100- und 1000-fach. Im Ruf eines Vogels und im Blick des Kindes. In einer Wolke, einem Ziegelstein, im Schreiten des Kamels. Das alles ist also... Es kann sein. Schattierungen. Die für eure Ungeduld nicht gelten. Ach, Vater, da weiß er dir, ihr übersetzt. Wenn ihr es so nennen wollt. Ja, ich will aber den Namen, wie er ist. Man muss übersetzen, wenn das Original nicht zu verstehen ist. Ich bestehe darauf. Geduldet euch, junger Herr, ihr besteht auf eurem Tod. Was für ein Gemurmel in Ihrem Treppenhaus. Habe ich einen Hausmeister oder einen Märchenerzähler? Wie, und das nimmst du die Treppe gefegt? Abkömmling eines Schakals, Exkrement einer Wanderratte. Nicht genug, dass du mein Bad benützt, Bacillus im Darm einer Hornviper? Du verdrechst auch noch meine Treppe mit dem Abdruck deines Hintern. Allah verwandle dich in einen Mistkäfer. Allahs Wille geschehe nach Ihrem Wunsch, mein Gebieter. Der Botschafter? Er selbst. Mir ist vor Schrecken fast das Herz stehen geblieben. Schon reizender, alter Herr. Wirklich? Folkloristisch, sehr interessiert. Er schreibt zurzeit mit mir zusammen ein wissenschaftliches Werk. Theologisch? Eine Sammlung arabischer Schimpfwörter unter besonderer Berücksichtigung des Damaszener Dialekts. Ein Kairoer Verlag interessiert sich schon für das Buch. Ach. Über dem Gespräch mit euch habe ich nun versäumt, den 100. Namen Allahs aufs Neue zu übersetzen. Ich bin begierig. In den Glanz dieser Treppe, junger Herr. Nehmt den Besen und helft mir. Allah hat 100 Namen. Hörspiel von Günter Eich. Die Rollen und ihre Sprecher waren Hakim Karl-Heinz Schroth, Fatime Ursula Langrock, Die Stimme des Propheten Friedrich Domin. Ein Jüngling Ludwig Thiesen. Der Imam von Alamut Paul Dettel. Dupont Josef Offenbach. Kellner Friedrich von Bülow. Wirt Ernst Sladek. Wirtin Traute Rose. Janine Lina Carstens. La Patronne Hilde Hildebrand. Ninon Ruth Grossi. Frau Dupont Annette Roland. Odette Helene Richter-Mielich. Musik Hans-Martin Majewski. Toningenieur Fred Bürk. Regie Ludwig Krämer. Produktion Südwestfunk mit dem Bayerischen Rundfunk und Radio Bremen 1957. Am nächsten Sonntag hören Sie hier in SWR 2 um 18.20 Uhr Frühlingserwachen, eine Kindertragödie von Frank Wedekind.